Frau Kim Sung-ok in der Hausgemeinschaft 8 der Gemeinde Songji in der Stadt Hitsun, Bezirk Jagang, beging ihren 100. Geburtstag. Genosse Kim Jong-un schickte ihr eine feierlich gedeckte Geburtstagstafel.